Job auf dem Cover, doch der Inhalt lebt. Jede Zeile ein Stein im Schuh für die Herren im Glas, die nur gutes Wetter wollen. Hier wird benannt, was man wegwischt, was man in Akten packt und geschniegelt verkauft. Zu viel Wahrheit für den Sitzungssaal, zu viel Leben für das kleine, feine Schweigen. Hör gut zu, wenn der Bass kurz fällt, dann wird's laut in der stillen Welt. Sie tun so glatt, sie tun so fein, doch hier passt alles rein. Erbe der Menschheit! Gesichter wie frisch gewaschen, doch die Hände kleben noch an der Nacht. Aktenanzüge, saubere Flure und unten im Hausflur brennt noch Frust. Wir zählen die Namen, wir zählen die Lügen, wir zählen die Tage, bis einer was sagt. Kein Edelpapier, nur echte Narben, kein goldener Rahmen für diesen Befund. Hör gut zu, wenn der Bass kurz fällt, dann wird's laut in der stillen Welt. Sie tun so glatt, sie tun so fein, doch hier passt alles rein. Erbe der Menschheit! Um halb acht, kein Denkmal auf.